Der Dichter James Hogg wurde 1770 als Sohn eines verarmten Bauern in Selkeshire in Schottland geboren. Mit 20 Jahren wurde er Hirte. Bei den Bauern, in dessen Diensten er stand, lernte er Bücher kennen. Er begann zu schreiben und veröffentlichte 1801 eine Sammlung schottischer Gedichte. Über diese Publikation lernte er Walter Scott kennen, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft und die Leidenschaft für schottische Balladen verband. In den privaten Memoiren und Bekenntnissen eines gerechtfertigten Sünders, die wir Ihnen in einer Hörspielbearbeitung vorstellen, schildert er mit den Mitteln des Schauerromans die ungeheuerlichen Gedanken und Taten eines religiösen Fanatikers. Sie hören in allen Rollen und als Sänger der wunderbaren schottischen Balladen Graham F. Valentine. Im Anschluss an das Hörspiel stellt Ihnen Karl Lippegaus den schottischen Songpoeten Robin Williamson unter dem Titel »The Iron Stone« vor. Die privaten Memoiren und Bekenntnisse eines gerechtfertigten Sünders. Nach einem Roman von James Hogg. Aus dem Englischen von Hannelore Winter. Mit Graham F. Valentine. Was kann dieses Werk sein? Sicher, so werden Sie sagen, muss das eine Allegorie sein. Oder eine religiöse Parabel, welche die schreckliche Gefahr der Selbstgerechtigkeit aufdeckt. Ich kann es nicht sagen. Beachten Sie zuerst einmal den folgenden Auszug aus einem Brief, der in Blackwoods Magazine in der Augustnummer von 1823 veröffentlicht wurde. Auf dem Gipfel einer wilden Anhöhe, wo sich die Ländereien dreier Besitzer in einem Punkt treffen, befand sich viele, viele Jahre lang das Grab eines Selbstmörders, der zuletzt bei einem Mr. Anderson von Eltrive in Diensten gestanden hatte, welcher vor etwa 100 Jahren gestorben ist und welcher ihn während der Sommermonate angestellt hatte, um eine Rinderherde zu hüten. Dieser junge Hirt hatte sich an dem Heuseil erhängt, das den Schober zusammenhielt. Die Stunde der Reue ist vorbei, mein Schicksal nunmehr unentrinnbar. Amen. Auf ewig. Das hielt man für ein großes Wunder. Und alle äußerten, dass, falls ihm nicht der Teufel dabei geholfen habe, es unmöglich gewesen sein müsse, dies durchzuführen. Denn im Allgemeinen sind diese Seile, da sie aus grünem Heu gedreht werden, so brüchig, dass sie kaum halten, wenn man sie um den Haufen bindet. Meine Zeit ist abgelaufen und ich empfinde eine unbeschreibliche Erleichterung, denn ich bin völlig davon überzeugt, dass nicht eine meiner Taten den ewigen Ratschluss beeinträchtigen kann, der die Fundamente dieser Welt gelegt hat. Es trug sich nun zu, dass diesen Sommer, so fährt der Brief aus dem Jahre 1823 fort, zwei junge Männer auf einer angrenzenden Anhöhe Torf stachen. Und es kam ihnen in den Sinn, dieses Grab in der Wildnis zu öffnen. Sie öffneten aber nur eine Hälfte des Grabes, wobei sie am Kopfende und in der Mitte zugleich zu graben begannen. Es dauerte nicht lange, da stießen sie auf das Heuseil. Sie zogen dran und der Zauberbann des Teufels blieb. Es riss nicht. Und so zogen und zogen sie, bis der Körper in Sitzstellung kam, mit einem breiten blauen Bonnet auf dem Kopf und seinem Plaid und alles so frisch wie an dem Tag, da er ins Grab gelegt worden war. Ich habe noch nie von einer so wundersamen Konservierung gehört. Pretty boys were going to the school, And one evening coming him, said William to John, can you throw a stone? Or can you play at a ball, or can you play at a ball? Der Brief, der hier im Auszug vorliegt, ist mit James Hogg unterzeichnet und trägt in jeder Zeile den Stempel der Glaubwürdigkeit. So nahm ich die Gelegenheit wahr, als ich mit einem Bekannten geschäftlich in Edinburgh zu tun hatte, ebenfalls die schottische Mumie aufzusuchen. Wir gerieten an einen vortrefflichen alten Schäfer, der keine Bedingungen stellte, außer dass wir nicht darüber sprechen sollten, weil er nicht wollte, dass es seinem Herrn zu Ohren kam, dass er an einer gottlosen Sache beteiligt war. Wir erreichten bald die Stelle. Und mich erfasste eine einzigartige Empfindung, als ich sah, dass die eine Hälfte des Grabes sichtbar frisch ausgegraben und wieder geschlossen worden war. Der Boden schien nicht feucht zu sein, sondern aus einer Art trockenem, verrottetem Torfmoor zu bestehen. Wir begannen mit zwei Spaten zu graben und entfernten bald die Deckschicht. Der Teil des Grabes, den man schon zweimal geöffnet hatte, war mit einem moorigen Mörtelsand gefüllt. Eine Anzahl Knochen fanden wir einzeln. Als wir zu dem Teil des Grabes vordrangen, den man nie geöffnet hatte, war alles erhalten. Die Kniehosen umschlossen noch die Oberschenkel, die Strümpfe die Beine und die Strumpfbänder waren so adrett und fest unterhalb des Knies gebunden, als wären sie eben erst befestigt worden. Alle Gliedmaßen schienen vollständig erhalten zu sein, hielten aber den Berührungen nicht stand. Ehe wir sie wieder ins Grab zurücklegen konnten, zerfielen sie alle in Stücke, außer den Oberschenkeln, die eine Art schlaffer Form behielten. Schließlich hoben wir ein Lederetui auf, das rundherum einst mehrfach von einem Band oder einer Schnur gehalten worden zu sein schien, die nun abgefault war, nur die Wickelspuren waren darauf verblieben. Es enthielt ein gedrucktes Pamphlet. Fast ohne Mühe, abgesehen vom gründlichen Trocknen, gelang es mir, es zu entrollen. Und dann fand ich die privaten Memoiren und Bekenntnisse eines gerechtfertigten Sünders. Ein Teil davon lag in kleinem, schlechtem Druck vor und der verbleibende Teil als handschriftliches Manuskript. Said William to John, I canna throw a stone, nor little can I play at a ball. But if you come down to yon merry green woods, I'll try you a wrestling fall, a fall. I'll try you a wrestling fall. So when they come to yon merry green woods, beneath the spreading moon, the little penknife slipped out o' William's pocket, which gave John his deadly wound, wound, which gave John his deadly wound. Aus der Überlieferung und aus einigen noch vorhandenen Kirchenregistern geht hervor, dass die Ländereien von Dalcastle einer Familie mit Namen Cowan gehörten. Ich fand heraus, dass George Cowan im Jahre 1687, als er bereits im beträchtlich vorgerückten Alter stand, mit der alleinigen Erbin und vermutlichen Tochter eines Bailey Ord von Glasgow verheiratet wurde. Dies stellte sich als eine Verbindung heraus, die für beide Parteien alles andere als annehmbar war. Der Laird war das, was seine Nachbarn einen netten, sorglosen Burschen nannten, mit einem sehr begrenzten Teil Gottesfurcht im Herzen und mit so gut wie keiner Furcht vor den Menschen. Doch Gnade ihm Gott, wenn er nicht bald von dem Trugschluss solch vernichtender Sicherheit überzeugt war. Denn seine Lady war die schärfste und düsterste aller Bigotten hinsichtlich der Grundsätze der Reformation. Die Hochzeitsfeierlichkeiten in Dalcastle hatten etwas von all der Fröhlichkeit an sich, nicht von eben jenem strengen Zeitalter, sondern von der Fröhlichkeit desjenigen, das diesem vorangegangen war. Der Laird tanzte, schnippte dabei mit den Fingern zum Takt der Musik, klatschte in die Hände und juchzte beim Wechsel der Melodie. Er küsste jedes Mädchen im Saal, dessen Erscheinung auch nur einigermaßen erträglich war, und forderte deren Freunde auf, sich umgekehrt dieselbe Freiheit bei seiner Braut zu nehmen. Doch da saß sie am Ende des Saales in stiller und blühender Schönheit und lehnte es rundweg ab, auch nur einen Schritt mit einem der Herren dort zu tanzen. Das einzige Vergnügen, an dem sie teilzuhaben schien, bestand darin, ab und an ein Wort in die süße Unterhaltung mit ihrem Lieblingspastor Mr. Ringham über heilige Dinge einfließen zu lassen. Mehrere Male sprach Mr. Ringham sie mit ihrem neuen Namen Mrs. Cowan an, doch angeekelt wandte sie ihr Haupt ab und schaute voller Mitleid und Verachtung zu dem alten, unbedachten Sünder hinüber, der auf der Höhe seiner sündigen Ausgelassenheit Luftsprünge vollführte. Der Laird ging zu ihr hin, um sie zu liebkosen, aber sie wandte ihr Haupt ab und sprach von den Torheiten betagter Männer. Doch da er vom Alkohol erhitzt war, bemerkte er nur, dass es an der Zeit wäre, dass sie in ihren Betten lägen. Da sagte sie, »Mr. Cowan, gewiss werdet ihr doch heute nicht zu Bett gehen, ohne für euch und für mich zu beten.« Als der Laird etwas von Gebeten hörte in solch einer Nacht, erwiderte er, »Gebete? Der Herr helfe eurem verwirrten Verstand!« Die Dinge standen ohne Zweifel schlecht zwischen dem frisch vermählten Paar. Denn um ihrem gewissenlosen Ehegefährten zu beweisen, dass sie entschlossen war, ihre Integrität zu wahren, kniete sie nieder und betete mit so mächtigen Worten, dass sie meinte, gewiss Eindruck auf ihn zu machen. Das tat sie wirklich. Denn nach kurzer Zeit begann der Laird eine so heftige Antwort von sich zu geben, er fing tatsächlich eine Nasentrompete keines gewöhnlichen Kalibers zu blasen an, dass die Dame sich mit ihrer Bibel in die Kaminecke zurückzog, um dort die Stunden in heiliger Meditation zu verbringen, bis der berauschte Trompeter wieder erwachte und ein Gefühl von Anstand entwickelte. Lady Dalcastle hatte nun reichlich Zeit zum Lesen und Beten und Meditieren. Sie versuchte, den Laird trotz seines Widerstrebens zu bekehren. Lange Zeit blieb er ruhig dabei, aber schließlich war seine Geduld erschöpft. Er schnitt ihr bei all ihren vergeblichen Versuchen, ihn zu vergeistigen, einfach das Wort ab. Er wagte es auch, an der großen Grundregel absoluter Vorherbestimmung zu zweifeln, was dem christlichen Unmut der Lady die Krone aufsetzte. Sie erklärte, dass ihr Ehegespons ein Werkzeug des Antichristen sei, mit dem kein geistig erneuerter Mensch zusammenleben könne. Und noch vor Ablauf der ersten 6 Monate waren die Absprachen zur Trennung gütlich geregelt. Die Lady bekam das obere, 3. Stockwerk des alten Herrenhauses als Wohnung zugesprochen. Beide hatten nun ihren eigenen Freundeskreis. Doch obwohl der Laird sich nie über die Gäste der Lady entrüstete, so dauerte es doch nicht lange, dass sie sich über einige aus seinem Kreis aufregte. »Wer ist diese dicke und aufgeblasene Person, die den Laird so oft besucht und überdies immer alleine?« fragte sie eines Tages ihre Zofe Martha. Noch am gleichen Abend kam Martha mit der Auskunft zurück, dass diese erlauchte Besucherin eine Mistress Logan sei, eine alte und vertraute Bekannte des Laird, deren Eltern ihr Vermögen in den Bürgerkriegen verloren hätten. »Ha, sehr gut, Martha. Doch trotz alledem, mach weiter und beobachte ihr Tun und Treiben.« Marthas Berichte waren so geartet, dass große Unzufriedenheit sich breit machte, die sich gar in Bannflüchen und Tränen äußerte. Brief um Brief wurde nach Glasgow gesandt. Und schließlich, zum großen Trost der Lady, kam Reverend Mr. Ringham heil und fromm in ihrer hochgelegenen Zufluchtsstätte an. Süß war die Unterhaltung zwischen diesen beiden begnadeten Menschen, die annähernd 17 Stunden währte und an deren Ende Ringham ungewohnt leidenschaftlich wurde. Da unterbrach ihn die Lady. »Aber, Sir, was ist nun im Falle dieser offenen und unverhohlenen Sünde zu tun? Ich bin empört über solche Intimitäten, die sich unmittelbar vor meiner Nase abspielen. Dies zu dulden, ist ein großes und schreiendes Übel.« Der Geistliche räusperte sich. »Das Übel, Madame, kann entweder aktiv oder passiv sein. Für diese beiden ist es ein Übel, doch für uns ist es keins. Wenn es jedoch euer Wunsch ist, so will ich die starke Macht der Sünde und des Satan so klar vor ihm ausbreiten wie Dung, der ausgestreut wird, den Boden fruchtbarer zu machen. Ampaha padamta hin padaliha daram palihe padalihe ha ham padalihra ampaha padalihe ndalihe haram adihe padalihe oh yohra ambram daham padihrem dadiha badam adihe padalihe am ham badarahra ambaha padalihe am dadiha daham adihe am dadihe oh yohra ambram adahiyam shafn darida ampirm dariyo adahiyam shafn darida bihi ambram dahiyo daram daridaram din dariham Hio, hio, hio, hio, hra, hambram. Mbari, hamba, hio, hri, hambram. Ampa, hambari, ampa, hio, hra, hambram. Ampa, hambari, ampa, hio, hri, hambram. Ampa, hamba, kikinkari, hio, hra, hambram. Ta, hambari, ampa, hio, hri, hambram. Ampa, hamtadi, ampa, hio, hra, hambram. Ampa, hamtadi, ampa, hio, hra, hambram. Ampa, hamtadi, hio, hio, hra, hambram. Ampa, hio, daram, dapn, dari, dipn, dari, hum. Ada, hio, daram, dari, dapn, hi, hum, dram. Ta, hio, Adam, but he didn't darihum, had a hio, hio, hio, hio, hrahambram, had a hium derm, the beaterm, dipn darihum, had a hiodrum, the didalihambram, the hiodrum, the readerum, dipn darihum, had a hio, hio, hio, hahambram, a crumpitum, diam, die, a crumpirum, harum, by, a crumpirum, darum, by, the he, the hipper harum, darum, drumpihidli heyhamdrum, rumpihidli heyodrum, rumpihidli heyhamdrum, a he, the hipper heyhamdrum, Groß war der Jubel der Dame über den Triumph ihres geliebten Pastors. Er war jedoch von kurzer Dauer, denn 5 Wochen danach kam Arabella Logan ins Haus, um bei dem Laird als Wirtschafterin zu leben. Sie saß mit an seinem Tisch und trug die Schlüssel als Ersatzherrin des Anwesens bei sich. Um aber diese schwere Kränkung aufzuwiegen, wurde unsere fromme und geplagte Dame zur rechten Zeit unversehrt von einem prächtigen Knaben entbunden, den der Laird als seinen Sohn und Erben anerkannte und den er auf seinen eigenen Namen George taufen und bei sich aufziehen ließ. Der Amme erteilte er die Erlaubnis, den Jungen zu seiner Mutter zu bringen, wann immer sie ihn zu sehen wünschte. Doch so eigenartig es auch klingen mag, vom Tage seiner Geburt an verlangte sie nicht ein einziges Mal nach ihm. Der Junge wuchs heran und war ein gesundes und glückliches Kind. Und im Verlauf eines weiteren Jahres schenkte die Lady ihm einen Bruder. Ein Bruder war er sicherlich in den Augen des Gesetzes. Der Laird indessen dachte anders darüber und lehnte es ab, ihn anzuerkennen. So musste der arme Junge 1 Jahr und 1 Tag ein Fremdling für die sichtbare Kirche bleiben, wo Mr. Ringham sodann aus Mitleid und aus Freundlichkeit die Dame selbst als Taufpatin einsetzte und ihn auf den Namen Robert Ringham taufte. Das war der Name des berühmten Geistlichen selbst. George wurde also bei seinem Vater aufgezogen, und Robert wuchs bei Mr. Ringham auf. Der Laird zahlte jährlich eine gewisse Summe für ihn. Er war ein schlauer Junge, hatte stürmische und unbändige Leidenschaften und zeigte obendrein eine Strenge im Auftreten, vor der andere Jungen zurückschreckten. Bezüglich schulischer Kenntnisse stand George seinem Bruder weit nach, war ihm jedoch weitaus überlegen in persönlicher Tapferkeit und was feine Lebensart in Haltung und Erscheinung ausmacht. Als sie sich dem Mannesalter näherten, wurde die Lady aus ihren Gemächern im Haus ihres Mannes entfernt. Sie zog nach Glasgow. Und dies alles nur, um zu verhindern, dass der junge Laird durch ihre Gesellschaft und die ihres zweiten Sohnes vergiftet würde. Ausgestoßener in eine Welt geboren. Und hätte es nicht einen tiefgläubigen Diener des Evangeliums, den geistlichen Lehrer meiner Mutter aus früherer Zeit gegeben, wäre ich ein Ausgestoßener für die sichtbare Kirche geblieben. Mein Leben war angefüllt mit Unannehmlichkeiten und Unruhe, mit Wechsel und Wandel, mit Ärger und Triumph, mit Leid und Rache. Mein Leid erwuchs aus einer geringschätzig behandelten Glaubenslehre und meine Rache galt ihren Gegnern. Ich betete täglich dreimal und siebenmal am Sabbat. Indessen, je häufiger und glühender ich betete, desto mehr sündigte ich. Denn ich sagte mir, wenn mein Name nicht von aller Ewigkeit im Buch des Lebens niedergeschrieben ist, dann ist es vergeblich anzunehmen, dass Gelübde oder Gebete von mir oder auch die der ganzen Menschheit zusammengenommen das jemals bewirken können. Und ich empfand mit der Heftigkeit jugendlichen Kummers, dass es keine Hoffnung für mich gab. Ich konnte John Barnett, den Diener meines ehrwürdigen Vaters, ganz und gar nicht ausstehen. Aber die Annahme, er sei vielleicht einer der Gerechtfertigten, hielt mich davon ab, ihm Schaden zuzufügen. Da haben wir's. Solch eine großartige und lächerliche Spitzfindigkeit habe ich bisher nur aus einem Munde gehört. Es bedarf keines Eides vor Gericht, um festzustellen, wer euer Vater ist, junger Mann. Du zur Ehre gemacht und ich zur Unehre. Dreckiger Kohlkopf, der du bist. Dafür soll mir der alte Halunke büßen, sagte ich mir. Ich ging zum Reverend, meinem Vater, und befragte ihn nach seiner Meinung. Das darf er um der Erlösung seiner Seele und um des täglichen Brotes willen, das er vielmehr schätzt, nicht zu sagen wagen. Und er drehte sich zornig um und ging davon, um John zu suchen. Aber John, es gibt viele natürliche Gründe für solche Ähnlichkeit, die nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun haben. Ich kannte eine Dame, John, die ein schwarzes Kind zur Welt gebracht hat, nur weil sie durch den plötzlichen Eintritt ihres schwarzen Dieners erschreckt worden war und ihn mehrere Stunden lang nicht vergessen konnte. Sag mir, ob du zu sagen und zu denken wagst, dass ich der natürliche Vater des Jungen bin? Ich habe weder die Absicht zu sagen, dass ich denke, er ist euer Sohn, noch dass ich denke, er ist nicht euer Sohn. Aber ich weiß nur eins. Wäre ich der Lehrt, ich hätte die Geschichte nicht geschluckt. Etwa zu dieser Zeit hielt mein ehrwürdiger Vater eine Predigt, von der mich ein Satz äußerst unangenehm berührte. Er beinhaltete, dass jede nicht bereute Sünde mit jedem Atemzug eines Menschen eine neue Sünde gebäre. Ich war über die Vielzahl von Sünden höchst bestürzt, die ich nie hatte richtig bereuen können. Und diese flüchtigen Sünden hatten sich, wenn man es rechnerisch überschlug, schon längst in jeder Minute vervielfacht. Und ich konnte kein Ende für das sehen, was ich zu bereuen hätte. Eines Morgens erhob sich mein ehrwürdiger Vater von seinem Stuhl und trat mir entgegen, als ich ins Zimmer kam, und hieß mich in der Gemeinschaft der makellos geschaffenen Gerechten willkommen. Ich war sprachlos und konnte nichts darauf sagen. Meine Mutter trat auch auf mich zu und vergoss Tränen über mir. Dann nahmen mich beide an der Hand und mein Vater erklärte mir, wie er meinetwegen mit Gott gerungen hätte. Nicht nur eine Nacht lang, sondern Tage und Jahre und dies in Bitterkeit und Seelenqual. Dass er sich aber schließlich behauptet hätte und nun die lang und tief ersehnte Versicherung meiner Annahme beim Allmächtigen erlangt habe. Dass ich nun ein gerechtfertigter Mensch sei, aufgenommen in die Reihe der Kinder Gottes. All die Mächte der Finsternis werden nie in der Lage sein, dich je wieder aus der Hand des Erlösers herauszureißen. Ich weinte vor Freude und sprang davon ins Freie und in den Wald, um meinen Geist im Gebet vor dem Allmächtigen für die mir erwiesene Güte zu ergießen. Ich fühlte mich, als könnte ich mich in die Lüfte erheben oder über die Baumwipfel springen. Als ich so meines Weges ging, erblickte ich einen jungen Mann von rätselhaftem Aussehen, der auf mich zukam. Wir näherten uns bis auf eine Entfernung von nicht mehr als einer Elle, standen dann still und starrten uns an. Wie groß war mein Erstaunen, als ich sah, dass er das gleiche Wesen war wie ich selbst. Das Haar, das Alter, die Haarfarbe, die Augen und auch seine Gesichtszüge waren absolut den meinen gleich. Zuerst dachte ich, es wäre eine Vision und dass mein Schutzengel mir in diesem wichtigen Punkt meines Lebens erschienen wäre. Ihr denkt, ich sei euer Bruder oder euer zweites Ich. Ich bin in der Tat euer Bruder, nicht dem Fleische nach, sondern in meinem Glauben an die gleichen Wahrheiten und in der Gewissheit über die gleiche Art der Erlösung. Und nichts erachte ich als größer oder rühmlicher auf Erden. Dann seid ihr ein Gefährte, der sehr zu meinem gegenwärtigen Stande passt. Denn diese Zeit ist für mich eine Zeit großer geistiger Freude. Ach, ihr habt keine Ahnung, mit welcher Freude ich euch begleiten und in eure erhöhte Hingabe einfallen werde. Euer Stand ist etwas, worum man euch nur beneiden kann. Und ich bin gekommen, euer demütiger Schüler zu sein und vielleicht mit Hilfe eurer Gebete den Weg zur wahren Erlösung zu finden. Ich befragte diesen außergewöhnlichen jungen Mann hinsichtlich seiner religiösen Prinzipien und sagte ihm frei heraus, dass ich keine Gemeinschaft mit ihm halten könnte, wenn er zu denen gehörte, die erwarteten, dass sie von Gott allein wegen ihrer guten Werke angenommen würden. Er wies das sogleich ganz heftig von sich und drückte seine Ergebenheit in meinen Glauben aus. Ich fragte, ob er an die ewigen und unumstößlichen Ratschlüsse Gottes hinsichtlich der Erlösung und Verdammnis des Menschengeschlechts glaube. Er bejahte dies. Wir erörterten dann alle unsere Glaubenspunkte. Und alles, was ich erzählte, bestätigte er. Und wie ich an dem Tag glaubte, führte er alles häufig bis ins Extrem, sodass ich die geheime Furcht hegte, er bringe Gotteslästerungen vor. Aber er hatte eine solche Art und erwies meinen Ansichten so viel Ehrerbietung, dass ich davon ganz eingenommen war. Es war am 25. März 1704, als ich gerade mein 18. Lebensjahr begonnen hatte. Du bist verstört, Junge. Ich habe keinen Zweifel, dass dich der Feind unserer Erlösung in seinen Klauen gehabt hat. Sage mir nur noch dies. Hat er dich besiegt oder nicht? Das hat er nicht, mein teurer Vater. Durch die Kraft Gottes hoffe ich, ihm widerstanden zu haben. Nachdem wir etwa eine Viertelstunde in ernstem und erhabenem Dankgebet verbracht hatten, verkündete dieser heilige Mann, dass der folgende Tag als ein Tag heiliger Danksagung in Ehren gehalten werden sollte. Dieser Tag war ein Tag heiligen Jubels für mich. Er begann damit, dass mein ehrwürdiger Vater seine Hände auf mein Haupt legte und mich segnete. Ich gebe ihn in deine Hand, o Gott, wie ein Hauptmann sein Schwert in die Hand seines Landesherrn legt, damit er seine Feinde vernichten kann. Mögen die Feinde deiner Kirche vor ihm niederfallen und wie Dung sein, das Land fruchtbarer zu machen. Und ich freute mich über den Auftrag und fand, dass es mehr zu meinem Naturell passte, Sünder mit dem Schwert zu töten, als flammende Reden von der Kanzel wider sie zu halten und mich zu bemühen, eine Wirkung herbeizuführen, die Gott durch seinen Ratschluss der absoluten Vorherbestimmung für immer undurchführbar gemacht hatte. Den Kopf voller solch großer Ideen eilte ich aus der Stadt und suchte wiederum den Wald von Finistern auf. Da sah ich in der Nähe eines Zauntritts einen jungen Mann in andächtiger Haltung sitzen, der in einer Bibel las. Mir fiel ein, dass ich dies Gesicht kannte. Ich trat an ihn heran und schaute ebenfalls auf das Buch. Auch bei näherer Betrachtung schien es die Bibel zu sein mit Spalten, Kapiteln und Versen, aber in einer Sprache, die mir völlig unbekannt war und alles voller roter Linien und Verse. Irgendwie scheint er in Verlegenheit zu sein. Hatten wir beide nicht gestern eine schöne und innige Unterhaltung? Ich bitte euch um Verzeihung, Sir, sagte ich. Aber wenn ihr der junge Herr seid, mit dem ich gestern einige Stunden verbracht habe, dann besitzt ihr die Gabe eines Chamäleons, euer Äußeres zu verwandeln. Ich hätte euch niemals erkannt. Dies ist eine Besonderheit in meiner Natur, eine Gabe des Schöpfers, der mich gemacht hat. Durch intensives Betrachten eines Menschen nehme ich allmählich dessen Äußeres an und kann auch durch sein Äußeres seine geheimsten Gedanken lesen. Ob es nun ein Segen für mich ist oder nicht, weiß er. Und ich auch. Das ist eine seltsame Gabe. Ihr kennt also bereits meine innere Natur? Ja, und gerade die bindet mich an euch. Ich bin nicht wenig erstaunt über die Tiefe und Breite eurer Gedanken. Und nun seid ihr obendrein noch dem großen Werk Gottes geweiht. Aus all diesen Gründen habe ich beschlossen, mich so eng als möglich an euch anzuschließen und euch zu Diensten zu sein. Erkennt ihr denn nicht an, dass Gott alles vorherbestimmt und entschieden hat, was auch immer geschieht? Das heißt, keiner von uns weiß, was vorherbestimmt ist. Aber was es auch sei, das müssen wir tun. Und nichts davon wird uns angelastet werden. In all dem lag so viel Schmeichelhaftes, dass ich ihm nicht widerstehen konnte. Aber als er mich verließ, spürte ich eine große Erleichterung. Und doch, noch vor dem nächsten Morgen sehnte ich mich nach ihm und wartete ungeduldig darauf, ihn wiederzusehen. Wir trafen uns von da an jeden Tag. Und meine Mutter und mein ehrwürdiger Vater bestanden weiterhin darauf, dass ich mich verändert hätte. Doch wenn ich auch jeden Tag erneut entschlossen war, die ganze Geschichte zu offenbaren, es ging nicht. Irgendetwas hielt mich immer davon ab, bis ich schließlich nicht mehr daran dachte, sondern beschloss, mich insgeheim an seiner faszinierenden Gesellschaft zu erfreuen. Nach Wochen, ja, nach Monaten des vertrauten Umgangs bemerkte ich zu meinem großen Erstaunen, dass wir nicht ein einziges Mal zusammen gebetet hatten. Ich beschloss, ihn zu bitten, diese heilige Pflicht im Namen von uns beiden zu erfüllen. Er lehnte es rundweg ab. Der Mensch mache es zu einer egoistischen Sache und wäre ständig damit beschäftigt, um alles Erdenkliche zu bitten, wohingegen es doch für alle Kreaturen des Schöpfers angemessen sei, mit ihrem Los zufrieden zu sein. Er argumentierte mit solcher Durchschlagskraft, dass ich mich wie üblich seinem Standpunkt anschloss. Am nächsten Tag fragte ich ihn nach seinem Namen. Wenn ihr euch mit mir nicht, ohne mich mit Namen anzureden, unterhalten könnt, so mögt ihr mich einstweilen Gil, nennen. Gil, sagte ich. Habt ihr keinen anderen Namen als Gil? Ihr könnt mich Gil Martin nennen. Es ist nicht mein Taufname, aber es ist ein Name, der eurem Zweck entsprechen mag. Ich war einverstanden. Bei einem unserer Spaziergänge trafen wir eines Tages einen Mr. Blanchard, der als ein ehrenwerter, gottesfürchtiger Theologe angesehen war, jedoch zur ziemlich moralischen Richtung gehörte. Die Abneigung, die zwischen beiden vorherrschte, war wechselseitig und trat bereits nach kurzer Zeit ganz offen zutage. Als mein Begleiter fortgegangen war, fragte mich Mr. Blanchard, wer das sei. Nie in meinem Leben bin ich jemandem begegnet, der mir so unsympathisch war, Mr. Robert. Merkt ihr denn nicht, welche Geisteskräfte er besitzt? Erwiderte ich. Gerade wegen seiner großen geistigen Fähigkeiten fürchte ich ihn. Glaubt mir, Mr. Robert, je weniger ihr euch mit diesem illustren Fremden verbindet, desto besser. Denn es deucht mich, dass euer und sein Glaube die Verdammnis direkt vor sich herträgt. Darüber war ich ganz bestürzt. Und ehe wir zwei uns trennten, versprach ich ihm, glaube ich, meinen neuen Bekannten fallen zu lassen und war fast entschlossen, es zu tun. Ebenso gut hätte ich erklären können, das Tageslicht zu meiden. Er errang allmählich solch eine Gewalt über mich, dass ich nie glücklich war ohne seine Gesellschaft. Als ich ihm alles wiederholte, was Mr. Blanchard gesagt hatte, flammten Empörung und Zorn in seinem Gesicht auf, und dann sanken seine Augen allmählich nach innen, so dass er mir Furcht einflößte und ich meinen Blick abwandte. Dann schlug er ruhig vor, dass wir zwei, Mr. Blanchard, beiseite schaffen sollten. Ich war so entsetzt, dass meine Brust wie leer gebrannt war und das Herz laut und hohl darin klopfte. Mein Atem stockte und mein Mund war wie ausgedörrt. Ich ging zwei Tage lang zu Mr. Blanchards Predigten und hielt seine Lehrsätze tatsächlich beinahe für Blasphemie. Er lehrte doch wirklich, dass es die Schuld eines jeden Menschen selbst sei, wenn er nicht erlöst würde. Was für eine schreckliche Missdeutung. Elender Abweichler, dachte ich so bei mir wohl hundertmal. Soll nicht das Schwert des Herrn für solche vermessenen und absurden Aussagen von seinem Ort des Friedens genommen werden? Gern möchte ich die Waffe des Herrn der himmlischen Heerscharen die Arbeit der Vergeltung tun sehen, derer sie harrt. Und zweifelt nicht daran, dass er, dem ihr dienet, immer zu eurer Rechten und Linken sein wird, um euch zu lenken und zu stützen. Und dann zog er zwei Pistolen aus reinem Gold hervor und ließ mich wählen. Ich lud sie mit eigener Hand und wir nahmen Platz hinter einer Weißdornhecke am Waldrand. Kaum hatten wir anderthalb Minuten dort gestanden, als der alte Mr. Blanchard auftauchte und langsam den Pfad entlang kam. Nie hatte es solch ein Bild menschlicher Unachtsamkeit gegeben. Jetzt, flüsterte mein Begleiter und feuerte. Gil Martins Kugel hatte ihr Ziel verfehlt, was sehr merkwürdig war, da die Brust des alten Mannes nur ein paar Ellen von ihm entfernt war. In dem Moment wurde meine Pistole abgefeuert. Die Wirkung war die erwartete. Der alte Mann wankte und fiel dann auf den Rücken. Ich sah, wie die Augen meines Begleiters unnatürlich froh aufleuchteten. Mit einem ernsten Gebet um Vergebung hauchte Blanchard sein Leben aus. Ich war starr wie eine Statue geworden, wohingegen mein Begleiter über alle Maßen aufgemuntert schien. Erhebt euch, Schwachherziger, und lasst uns gehen. Ihr habt es für diesmal gut gemacht. Aber was soll das Zögern bei einer solchen Sache? Mehr solcher Größen müssen unverzüglich getötet werden. Groß war an jenem Tag die Verwirrung in Glasgow. Keiner der Täter, das ist sicher, konnte jedoch gefunden werden. Oh, two pretty boys were going to the school, and one evening coming home, said William to John, can you throw a stone, or can you play at a ball, or can you play at a ball? Said William to John, I canna throw a stone, nor little can I play at a ball. But if you come down to yon merry green woods, I'll try you a wrestling fall, a fall. I'll try you a wrestling fall. Als der Laird von Dalcastle als Abgeordneter ins Parlament gewählt wurde, geschah es, dass der junge Laird George seinen Vater in die berühmte Sitzung begleitete, in der der Parteigeist so hohe Wellen schlug. Da alle interessierten Leute beider Parteien in der Stadt zusammenströmten, so war die meiste Zeit auch der gewichtige Mr. Ringham unter ihnen und schürte in jeder Gesellschaft, zu der er Zugang erlangen konnte, aus Leibeskräften das Feuer. Robert, sein Mündel, befand sich in seiner Begleitung, und kurz nach ihrer Ankunft in Edinburgh traf Robert zum ersten Mal auf den jungen Laird, seinen Bruder, bei einem Tennisspiel. Ihr habt dem Fleische nach einen Vater und einen Bruder. Was wisst ihr von ihnen? Es sind von Gott Verworfene, Ausgestoßene, die sich dem Teufel verschrieben haben und gleich ihm gierig auf Laster aus sind. Sie müssen beide durch eure Hand fallen. Der Vater im Himmel möge das verhüten. Diese Leute sind eure größten Feinde. Sie würden sich freuen, wenn ihr vernichtet würdet. Das Können und die Flinkheit des jungen Laird riefen die lautesten Beifallsbekundungen seiner Kameraden hervor. Und als sein Bruder Robert erfuhr, wer das war, der so viel Beifall erhielt, kam er hinzu, blieb während der gesamten Spieldauer neben ihm stehen und warf ab und an eine bissige und höhnische Bemerkung ein. Ich hatte den Wunsch, ihn zu erschlagen, das ist wahr. Unserer Pflicht Gott gegenüber müssen alle anderen Pflichten unterstehen. Und so ein Verlangen, wie ein dürstender Mensch nach Wasser. George sah einen Burschen in schwarzer Kleidung mit einem Methodistengesicht, dessen Äußeres und dessen Blick ihm außerordentlichen Widerwillen einflößten, mehrmals im Wege stehen. Das war alles, was er beim ersten Zusammentreffen von ihm wahrnahm. Doch am nächsten Tag und an jedem Tag drauf folgte ihm der gleiche teuflisch aussehende junge Mann ständig wie sein eigener Schatten. Beim nächsten Tennisspiel stand George das gleiche aufdringliche Wesen erneut im Wege. Die Gruppe spielte um ein Dinner nebst Wein, und George war sehr an dieser Ehre gelegen. Folglich war ihm der Anblick dieses höllisch dreinblickenden Studenten nicht gerade angenehm. Da mein illustrer Freund mir weiterhin in den Ohren lag, meine sündhaften Verwandten zu beseitigen, war ich gezwungen, einzuwilligen. Geht also hin und tut desgleichen. Ihr seid zu hohem Berufen. Ich ersuche euch, Sir, seid so gut und haltet euch außer Reichweite des Balles auf, sagte George zu Robert. Gibt es denn irgendeine Verordnung, die mich dazu zwingen könnte? Wenn ihr es nicht tut, dann sind Leute hier, die euch zwingen werden, mein Freund. Ich wartete, bis ich ihn dreimal den Namen des Schöpfers verunglimpfen hörte, ging dann, weil meine innere Empörung über alle Maßen angeschwollen war, zu ihm hin und trat nach ihm. Er lief wütend gegen mich an, aber ich riss ihn nieder. George schlug den Angreifer mit dem Tennisschläger so, dass Blut aus Mund und Nase strömte. Zugleich fragte er seine Freunde, weiß jemand von euch, wer dieser grässliche Höllensohn ist? Wisst ihr das denn nicht, Sir? Der Herr ist euer eigener Bruder, Mr. Robert Ringham Cowan. Barmherziger Himmel! Ist dies der Sohn des verrückten Geistlichen aus Glasgow? In diesem Augenblick schwor ich in meinem Innern, ihn zu töten. In diesem Zustand war der junge Ringham solch eine jämmerliche Gestalt voller Blut, dass George schließlich verlegen auf ihn zutrat und sagte: »Robert, mich trifft an dem, was geschehen ist, große Schuld. Und es tut mir sehr leid. Ich bitte euch, mir zu vergeben und mir die Hand zu reichen.« Robert aber nahm seine Hand nicht aus der Tasche und trat nach der Hand seines Bruders. »Das ist schlimm«, sagte George. »Aber da es nun einmal so ist, habe ich weniger zu bedauern.« Aber die Schikanen des Angreifers endeten nicht auf dem Spielfeld. Er versuchte doch tatsächlich, mit der Gruppe ins Gasthaus zu kommen, um mit an ihrer Tafel zu sitzen. Aber der Wirt und seine Leute verhinderten das mit Gewalt. Als Robert merkte, dass er nicht die Oberhand gewinnen konnte, machte er sich daran, den Mob zu Gewalttaten aufzustacheln. Der Wirt hatte zuletzt keine andere Wahl, als geheim nach zwei Offizieren zu schicken und ihn auf die Wachstube schaffen zu lassen. Nun musste man nach Reverend Mr. Ringham senden, damit er sein geliebtes Mündel wieder aus der Haft befreie. Set thou the wicked over him, and upon his right hand give thou his greatest enemy, even Satan, leave to stand. And when by thee he shall be judged, let him remembered be, and let his prayer be turned to sin when he shall call on thee. Bald darauf befiel mich eine fremdartige Krankheit. Ich hielt mich für zwei Menschen. Wenn ich im Bett lag, dachte ich, es lägen zwei darin. Wenn ich mich aufsetzte, sah ich stets einen anderen Menschen vor mir. Und ständig im gleichen Abstand, circa 3 Schritt von mir entfernt, auf der linken Seite. Selten hielt ich mich selbst für eine der beiden Personen. Die meiste Zeit dachte ich, dass mein Begleiter eine dieser Personen sei und mein Bruder die andere. Ich selbst aber wusste, dass ich behext war und verdächtigte die berüchtigte Konkubine meines Vaters der Tat. George fand es von Tag zu Tag zwingender, sich an ein System der Zurückgezogenheit zu halten. Denn außer den Pfiffen des Pöbels verfolgte ihn auch der Unhold in der Gestalt seines Bruders mit tückischem Blick. Das stürzte ihn in tiefste Verwirrung. Immer war dieses Wesen wieder da. Stets im gleichen Abstand zu ihm, so regelmäßig wie ein Schatten von einem dichteren Medium geworfen wird. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, bin ich entschlossen, an ihn heranzutreten, wie es unter Brüdern auch sein sollte. Eines Morgens, da er zufällig sehr früh erwachte, erhob er sich, um einen Ausflug zur Bergspitze von Arthur's Seat zu machen und die Sonne vom Meer her im Osten aufgehen zu sehen. Hier ist ein kleiner Dolch. Noch nie hat es eine solche Gelegenheit gegeben, göttliche Gerechtigkeit an einem schuldigen Sünder zu üben. Und mein Freund und Beschützer erzählte mir, dass mein Bruder bereits auf den Beinen wäre. Als George sich dem oberen Bergesrand über dem engen Tal näherte, nahm er zu seinem großen Erstaunen einen hellen Schein in der Dunstwolke, die in dem tiefen, schwarzen Tal lag war, der sich über seinem Kopf wie ein blasser Regenbogen im Halbkreis hinzog. »Ich habe den Verworfenen bis zu seiner Zufluchtsstätte 100 Klafter hoch verfolgt. Ein Tritt mit dem Fuß genügt, um ihn in die Leere der Wolke zu stürzen.« Der Gedanke an die bösartigen Blicke seines Bruders überkam George und er wandte den Blick zu seiner Rechten. Gott im Himmel! Er sah, verschwommen in der Wolke, das Gesicht seines Bruders, aber in 20-facher Vergrößerung. Dessen Blick auf George haftete wie der eines Raubtieres auf seiner Beute. Als George sah, dass die Erscheinung zu einem gewaltigen Sprung auf ihn ansetzte, floh er völlig außer sich in die entgegengesetzte Richtung. Da stieß er auf einen wirklichen Körper aus Fleisch und Blut mit solcher Wucht, dass beide über einen Felsbrocken stürzten. George erkannte, dass es sein Bruder war, der gellend kreischte: Mord! Mord! Mord, du Biest! Rief George. Wer zum Teufel mordet denn dich? Doch da der Feigling immer weiter schrie, versetzte ihm George mit der Faust einen so betäubenden Schlag, dass er zu Boden ging. Der hob sein totenblasses Gesicht empor und bettelte auf die abstoßendste, weinerlichste Weise um sein Leben. Sagt mir dann also, Sir, sagte George, was beabsichtigt ihr mit dieser Verfolgung? Ich werde es nie wieder tun. Schont mein Leben, teurer, guter Bruder. Seid versichert, dass ich nichts anderes im Auge hatte als nur euer Bestes. Gut, Robert. Ich will es glauben. Und Gott ist mein Zeuge, dass mir euer Leben ebenso teuer ist wie das meine. Als Robert Ringham diese Worte vernahm, stieß er ein hohles, triumphierendes Gelächter hervor und zog sich auf seine übliche Distanz zurück. Aber George fuhr fort: Und nun bitte ich euch auf immer und ewig, lasst uns einander vergeben und als Freunde scheiden. Von dem Augenblick an aber, da er gehört hatte, dass sein Leben sicher war, nahm er seine frühere Frechheit und Rachsucht an. Denkt ihr, dass das ratsam wäre oder im Einklang mit der Ehre Gottes stünde? Ich bezweifle das. Und er ging wieder nach Hause, zu seinem rechtschaffenen Vormund, ohne sich das Blut von Gesicht und Hals zu waschen. Da erzählte er dann eine äußerst jammervolle Geschichte, wie sein Bruder ihn niedergeschlagen und fast umgebracht hätte. Das entflammte den Zorn des großen Geistlichen über die Maßen. Er kniete mit seinem Adoptivsohn nieder und legte die ganze Angelegenheit in die Hände des Herrn. George aber wurde noch vor Abendanbruch gefasst und ins Gefängnis gebracht. Er stand nun unter Anklage der Körperverletzung mit dem Vorsatz, Brudermord zu begehen. Die Sache nahm vor Gericht einen anderen Verlauf, da die immerwährende und mürrische Verfolgung des Bruders Verdacht erregte. Auf Befragung des Lord Richters entgegnete George, dass es kaum einen Zweifel daran gebe, dass sein Bruder geplant hätte, ihn an jenem Morgen von der Klippe zu stoßen. Danach fand eine Unterredung zwischen dem Richter und dem obersten Staatsanwalt statt. Und siehe da, der prächtige Mr. Robert Ringham wurde in Gewahrsam genommen, erhielt eine Bewährungsfrist und George wurde in Ehren entlassen. Das war ein Tag großen Jubels für George und seine Kameraden. Der schamlose Wüstling wurde freigesprochen und ich erhielt eine Bewährungsfrist. Was hat euch aufgehalten, kleinmütiger Zögerer? Weshalb fordert ihr nicht sofort euren Bruder heraus? Die Sünden, die er und seine Freunde noch heute Nacht begehen, werden gen Himmel schreien ob unserer schandbaren Verzögerung. Ich werde mich sogleich bewaffnen und ihr sollt ihn mir mitten aus seinem Trinkgelage und aus seiner Schwelgerei herausrufen, und dort werde ich ihn mit dem Schwert erledigen. George lud alle ein. Nie zuvor hatte man ihn so brillant und geistreich erlebt. Er hielt Reden, brachte Trinksprüche aus und sang Lieder, die alle in die gleiche Richtung gingen. Es wurde beschlossen, für den Rest der Nacht in ein Hurenhaus zu gehen. Come read me dame, come tell me dame, my dame, come tell me truly, what length of grief when we'll cod him will sere a woman duly. The carlin clue her wanton tale, her wanton tale sae ready, I learned a sang in Annandale, 9 inch will please a lady. But for a country cunt like mine, in sooth were nae so gentle, we'll tagged wi' Thumbry to the nine, and that's a sonsy pintle. Oh, leaves me on my chairly lad, I'll never forget my chairly. Twa roaring handfuls and a dod, he nedged it in fu rarely. But weary father leathered out and made ne'er be thriving. It's no the length that gars me loup, but it's the double driving. Come nedge me tam, come nudge me tam, come nedge me ower the navel. Come louse and log your battering ram, and thrash him at my gavel. Als wir aus dem Schatten ins helle Mondlicht traten, schrak ich zusammen. Mein Freund hatte eine Hochlandtracht an und war so in ein anderes Wesen verwandelt, dass ihn niemand auf der Welt hätte wiedererkennen können. Wir schritten hitzig debattierend über ein paar Steinstufen am Ende des Norloch. Ich sagte, ich dächte nicht, dass es nach den Verheißungen der Heiligen Schrift die Auserwählten nichts Böses tun könnten und man deshalb auf seine Schritte achten solle. Es gab keinen religiösen Skrupel, der meinen erleuchteten Freund und Meister so ärgerte wie dieser. Er packte mich und führte mich in einen finsteren, schmalen Eingang und trug mir auf, mich dort verborgen zu halten und alles zu beobachten. Nach kaum einer Stunde brach in dem Haus ein Streit zwischen George Cowan und Mr. Drummond aus, dem Sohn eines vornehmen Adligen. Scharfe Worte wurden gewechselt, denen folgten Drohungen, und in weniger als 2 Minuten verließ Drummond sichtlich verärgert das Haus. Nach kurzer Zeit war ein starkes Klopfen an der Tür zu hören. Eine der Frauen öffnete. George sagte, ich wette, dass das der junge Drummond ist, und ging nach draußen. Die Kette wurde wieder vorgelegt, und die unachtsame Gruppe drinnen dachte nicht weiter daran, bis man am nächsten Morgen in der ganzen Stadt davon sprach, dass am Ufer des Norloch ein junger Herr erschlagen worden war. Der Platz lag im hellen Mondlicht. Sie hatten sich bereits gestritten. Mein Bruder drang auf Versöhnung. Mein Freund spottete über den Vorschlag und forderte ihn zum Kampf heraus. Anfangs dachte ich, dass der große Meister des Glaubens seinen Gegner mit Leichtigkeit überwältigen würde. Doch ich hatte mich getäuscht. Der Sünder stand fest wie ein Fels. Der Arm meines Bruders schien unbesiegbar zu sein. Da es keinen Raum mehr gab, um die Lage zu wechseln, zwang ihn mein Bruder, handgemein zu werden, worauf mein Freund das Schwert senkte und laut rief. Deshalb sprang ich aus meinem Versteck hervor und trennte sie mit gezogenem Schwert. Ich sagte meinem Bruder, du Schuft, du Schurke, wende dich mir zu, dass ich dich für deine ganze Gottlosigkeit bestrafen kann. Darauf gingen wir aufeinander los. Das Duell war grimmig. Aber die Macht des Himmels gewann die Oberhand, nicht meine. Der gottlose und lasterhafte junge Mann fiel von Wunden übersät und mit Flüchen und Gotteslästerungen auf den Lippen, während ich unverletzt entkam. Mehrere aus der gedankenlosen Gruppe eilten, als sie davon hörten, zur Leichenhalle im alten Wachhaus, wo man den Toten hingebracht hatte, und sie sahen, dass es ihr Freund und Gastgeber George Cowan war. Alle jungen Herren der Gruppe wurden vernommen, außer Drummond, der nicht aufgefunden werden konnte, welcher Umstand auch den Verdacht gegen ihn arg verstärkte. Die jungen Männer waren unterschiedlichster Meinung bezüglich des Streits. Nicht einer von ihnen konnte beschwören, dass es Drummond gewesen sei, der an die Tür gekommen war. Im Gericht war die Meinung geteilt, doch die Mehrheit fasste diesen Beschluss. Drummond wurde des Mordes für schuldig befunden, wegen seines Nichterscheinens geächtet, und ein hoher Preis wurde auf seine Ergreifung ausgesetzt. Oh, you'll take off your white Holland shirt. And you'll tear it from gore to gore. And you shall bind my deadly wounds, and they shall bleed no more, no more, and they shall bleed no more. So he took off his white Holland shirt, and he tore it from gore to gore. And he did bind his deadly wounds, but they bled 10 times more and more. Oh, they bled 10 times more. But what will I tell to your sweetheart, dear, this night when I go home? You can tell her I'm dead and in grave laid, and the grass is growing green, green, and the grass is growing green. Nach der Beerdigung dieses vielversprechenden und ausgezeichneten jungen Mannes war sein Vater völlig gebrochen. Mistress Logan konnte ihn mit all ihren Künsten nicht dazu bewegen, seine Angelegenheiten irgendwie zu regeln, außer dass er ihr die verfügbaren Gelder zum Geschenk machte. Wenige Wochen später folgte er seinem Sohn ins Grab, und der berüchtigte Robert Ringham nahm als rechtmäßiger Sohn des verstorbenen Lairds, ehelich und unter seines Vaters Dach geboren, Besitz von seinen Gütern. Die Amtseinsetzung wurde mit Gebeten, Singen von Psalmen und religiösen Erörterungen gefeiert. Der Adoptivvater und die Mutter des neuen Lairds führten den Vorsitz und gaben ein auffälliges Paar ab. Ich begann gelegentlich meines Lebens überdrüssig zu werden. Ich fürchtete, dass eine Veränderung in meiner Natur vor sich ginge, denn an Daten konnte ich mich nicht mehr erinnern. Die Hälfte oder 2/3 der Zeit schienen völlig im Dunkeln zu liegen. Geheime Furcht überfiel mich, dass der große Feind der menschlichen Erlösung Macht über mich ausübte, die vielleicht zu meinem Ruin führen würde. Ich wagte nicht, vor mir einzugestehen, dass mir die Gegenwart meines illustren und anhänglichen Freundes lästig zu werden begann. In seiner Gesellschaft handelte und benahm ich mich wie unter einer Last, die ich kaum zu tragen vermochte. Voller Qual schaute ich auf mein vergangenes Leben zurück, und ich blickte nach vorn wie auf eine dunkle Einöde, voll von abstoßenden und schrecklichen Fallgruben und Abgründen, wo es keine genaue Grenze gab und von der ich mich mit Ekel abwandte. Ich war von Sehnsucht nach vollkommenem Vergessen beherrscht. Oh, where are you gone? Cried the false knight upon the road. I am going to the school, cried the wee boy, and still he stood. What's that upon your back? Cried the false knight upon the road. My bonnet and my books, cried the wee boy, and still he stood. Oh, what na sheep and cattle's that? Cried the false knight upon the road. Sure, it's my feathers and it's mine, cried the wee boy, and still he stood. Oh, will ye gie me share? Cried the false knight upon the road. Oh, I canna gie ye share, cried the wee boy, and still he stood. If I had you at sea, cried the false knight upon the road, and a good ship under me, cried the wee boy, and still he stood. If I had you at the well, cried the false knight upon the road, and you into hell, cried the wee boy, and still he stood. Mistress Logan hatte nie die Prophezeiung ihres verstorbenen Herrn vergessen, dass der Himmel die Wahrheit über den vorzeitigen Tod seines Sohnes ans Tageslicht bringen würde. Bei all ihrem Tun verlor sie niemals das Ziel, die Vernichtung des jungen Herrn aufzuklären. Eines Tages war ihr Haus aufgebrochen worden, einige wertvolle Dinge gestohlen. Kurz darauf wurden die Gegenstände zum größten Teil gefunden, die Diebin festgesetzt. Auf dem Weg zum Sheriff wurde Mistress Logan von einem zerlumpten Mädchen angesprochen, das fragte, ob sie Mistress Logan sei. Mistress Logans Neugier erwachte und sie folgte dem Mädchen zum Stadtgefängnis, wo sie eine abgemagerte Person vorfand, die einst eine Art maskuliner Schönheit besessen haben musste. Die Frau gab an, Belle Calvert zu heißen und fing ohne weitere Umschweife an zu sprechen. Wenn ihr leugnet, dass die Dinge, die der Sheriff euch zeigen wird, euch gehören, werdet ihr sie bis auf den letzten Heller wiederbekommen und noch mehr dazu. Und welche Sicherheiten habe ich dafür? Fragte Mistress Logan. Keine, außer meinem Wort. Und als Mistress Logan, die der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen wollte, sich daraufhin abwandte, hörte sie die andere sagen, ich kannte euren verstorbenen Herrn und auch den jungen Galan. Ich war dabei, als letzterer erschlagen wurde, und kann euch sagen, es war nicht der Herr, den man angeklagt und für schuldig befunden hat. Diese Sätze hatten eine große Wirkung auf Mistress Logan. Tränen strömten ihr über die Wangen, und unter Tränen bat sie die andere, ihr Geheimnis preiszugeben. Belle Calvert aber schwieg und ließ sich, so sehr Mistress Logan auch in sie drang, zu keinen weiteren Auskünften mehr herbei. Als es nun zum Prozess kam, sagte Mistress Logan zum Erstaunen der Richter aus, selbst wenn ich ein paar meiner Sachen dort finden würde, so glaube ich doch nicht, dass Mistress Calvert mich beraubt hat. Und aus diesem Grund will ich auch nicht an ihrer Verurteilung beteiligt sein. Daraufhin wurde die Angeklagte freigesprochen und erschien nur wenige Tage später im Hause von Mistress Logan, die nun endlich erfuhr, was in jener unheimlichen Nacht geschehen war. Ich war in York von einem Unmenschen verlassen worden, so begann sie ihre Erzählung, wurde der schändlichsten Gräueltaten beschuldigt und aus der Grafschaft verbannt. Ich bettelte mich bis Edinburgh durch, lieh mir ein Kleid und begab mich zur High Street, wissend, dass meine Erscheinung bald genug Freier anziehen würde. Eine Gruppe junger Männer war unterwegs zu Lucky Suds Bordell. So eilte ich die Gasse hinunter. Aber ich kam zu spät. Sie waren alle bereits im Haus und die Tür war verriegelt. Ich beschloss zu warten. Der Mond schien taghell und ich konnte an einem Schild unten im Hof erkennen, dass da eine kleine Schenke von gewisser Art war. Sie befand sich im zweiten Stock und ich ging hinauf und klopfte. Kurz und gut, die Hausherrin bot mir ihr bestes Zimmer an, vorausgesetzt, ich könnte einen dieser vornehmen Gesellen dazu bringen, mich zu begleiten. Ich ging hinunter, um aufzupassen. Als ich unten ankam, öffnete sich eben die Tür von Lucky Suds Haus und schloss sich wieder. Und die Gasse hinunter kam der Honorable Thomas Drummond mit hastigen Schritten. Ich sprach ihn mit sanfter Stimme an. Er war von meiner Anrede beeindruckt und folgte mir. Als er aber erfuhr, dass er sich in der elenden Nische eines zweifelhaften Etablissements befand, zusammen mit einer wie mir, alarmierte das seine anständige Natur. Er verließ mich, nachdem er mir Geld für Freuden gegeben hatte, die er weder genossen noch erbeten hatte. Vom Fensterflügel aus sah ich ihn in seinem Tartan in östlicher Richtung gehen und der vergoldete Griff seines Breitschwerts glitzerte im Mondlicht. Und zu genau der Zeit sah ich zwei Männer, der eine in schwarzer Kleidung, der andere ebenfalls im Tartan. Als ich auf sie hinunterblickte, sah der im Tartan absolut wie Drummond aus, der soeben meinen Blicken entschwunden war. Er sah ihm so ähnlich, dass mir ein Schauer den Rücken hinunterlief. Sie stritten leise, und der eine war furchtbar aufgeregt und ängstlich, der andere machte ihm Vorwürfe und drängte ihn zu irgendeiner verzweifelten Tat. Ich wunderte mich nicht wenig, als der im Tartan einmal listig zu mir hinaufblickte, als ob er sagen wollte, was haltet ihr davon? Er verbarg den jungen Mann in Schwarz in einem nahegelegenen Hof. Ich gewahrte zum ersten Mal, dass beide mit Rapieren bewaffnet waren. Schließlich kam George Cowan aus der Tür von Lucky Suds heraus, offenbar mehr oder weniger betrunken. Da zog der im Tartan sein Schwert und sagte, »Zieht euer Schwert, George, und lasst uns die Sache hier erledigen.« Ich hörte George darauf sagen, »Ich beschwöre dich, Thomas, lass uns in dieser Angelegenheit nicht übereilt handeln.« Der im Tartan schwang jedoch drohend sein Rapier und forderte George zum Angriff heraus. Ein grimmiger Kampf entspann sich. Doch in dem Moment, als sie in ein Handgemenge gerieten, wirbelte der im Tartan herum und drehte Cowan mit dem Rücken zu dem Hof. Daraufhin stürzte der Bursche in Schwarz mit gezogenem Rapier aus seinem Versteck hervor und versetzte dem tapferen jungen Kauen 2 tödliche Wunden in den Rücken, worauf der unnatürliche Schurke im Tartan mit lautem, exaltiertem Lachen antwortete. Und dann, nachdem er den armseligen, versteinerten Mörder beim Ellbogen gepackt hatte, drängte er ihn wieder in den dunklen Hof, wo ich sie endgültig aus den Augen verlor. Mistress Logan hatte sich erhoben, bevor die Erzählerin geendet hatte. »Würdet ihr den Mann in Schwarz wiedererkennen, wenn ihr ihm noch einmal begegnetet?« »Ich denke, ja. Sein Gang war sehr merkwürdig. Er ging, als sei er plattfüßig und seine Beine aus Stahl.« »Das ist er, das ist er. Ja, das ist er. Bitte, würdet ihr mit mir eine Reise aufs Land unternehmen, nur für einige Tage, um euch solch einen Mann anzusehen?« Die zwei Damen kleideten sich am nächsten Morgen wie Frauen vom Lande. Sie mieteten 2 stämmige Ponys mit Damensattel und machten sich gen Westen auf. Am zweiten Abend kamen sie in ein Dorf, ungefähr 2 Meilen von Dalcastle entfernt, wo sie abstiegen. »Es schien so, als sei ich die 2 größten Schranken zu meinem Glück los, wodurch wusste ich nicht. Meine Mutter, so schien es, hatte mich verlassen. Sie war in der letzten Zeit ein arger Dorn in meiner Seite geworden und mein großer Begleiter und Ratgeber, der jede spontane Regung meines Herzens tyrannisierte, hatte sich gleichfalls hinweggehoben. Ich streifte mit kühnem und tapferem Schritt durch meine Wälder. Auf einmal sah ich eine Gestalt mit langsamen und bedächtigen Schritten auf mich zukommen. Es war die Bewegung eines Menschen, den ich fürchtete und dem ich gern entronnen wäre. Er hatte genau die Gestalt und Züge meines verstorbenen Bruders, aber so mit einem Anflug von Elend, Enttäuschung und Verzweiflung gemischt, dass ich vor dem Anblick zurückschreckte. Doch als das Wesen zu sprechen anhob, war es die Stimme meines Freundes, aber so verändert, dass es die Geräusche des Höllenschlunds waren, keuchend durch eine vergitterte Ritze emporgefaucht. Geht fort von mir in eure Heimat, ehe ihr mich zu einem Wesen gemacht habt, das entweder ganz über oder ganz unter seinen Mitmenschen steht. Nein, eher könntest du bewirken, dass der Schatten von einem Körper weicht, als mich von deiner Seite zu trennen. Die Wirkung, die diese erschreckende Rede auf mich ausübte, kann ich überhaupt nicht beschreiben. Da er die Qual meiner Seele bemerkte, konnte er nicht verbergen, dass er Freude daran hatte. Eure Ausschweifungen zwangen mich, eine Zeit lang von euch fern zu bleiben, aber jetzt zieht es mich wieder zu euch hin mit einer Zuneigung, die keine eigenen Interessen in sich birgt. Ich fühlte mich wie jemand, um dessen Körper eine todbringende Schlange gewunden ist. Erneut versprach ich, mich ganz von ihm leiten zu lassen. So schleppte ich mich eine Zeit lang in Hilflosigkeit dahin, das eine Mal mit tiefer Inbrunst betend, das andere Mal so ganz mir selbst überlassen, um alle Arten von Verbrechen und Torheiten zu begehen, von Grausamkeiten, Ungerechtigkeiten, Verleumdung und Betrug war die Rede, von Geschäften, die ich mir nicht begreiflich machen konnte. Ich bemerkte aber, dass mein Freund derjenige war, der mich zu allem führte und mich dann im Stich ließ, um schließlich mir die Schuld zuzuschreiben. Wantonness forevermere, wantonness has been my ruin, yet for all my dole and care, it's wantonness forever. I elude the black, the brune, I elude the fair, the golden, or the color. Wars in the tune, I he won their wanton favor. Wantonness forevermere, wantonness has been my ruin, yet for all my dole and care, it's wantonness forever. Mistress Calvert lehnte am Fenster und schaute hinaus. Endlich, sagte sie mit gespannter Aufmerksamkeit, hier kommt der Mann, den wir suchen. Mistress Logan lief zum Fenster und siehe da, dort kam tatsächlich Robert Ringham Cowan, nunmehr Laird von Dalcastle, Arm in Arm mit einem anderen jungen Mann. Und als die zwei vorübergingen, schaute letzterer nach oben und machte den Damen ein heimliches Zeichen. Es war das gleiche Zeichen wie in der Duellnacht. Mistress Calvert behauptete, dass der junge Mann, der gerade hier vorübergekommen war, eben der Mann gewesen sei, der George Cowan von hinten niedergestochen hätte. Und sie sagte, dass sie jederzeit bereit sei, darauf einen Eid abzulegen. Mistress Logan war furchtbar aufgeregt und sagte, das war es, was ich die ganze Zeit vermutet habe. Dieser Schurke ist der Geburt nach der Bruder von dem, den er ermordet hat. Aber wer, denkt ihr, war der Mann, der heute Abend in seiner Begleitung war? Ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Bin jedoch überzeugt, dass ich die schöne Gestalt und das Gesicht schon einmal gesehen habe. Erinnert ihr euch an das Äußere meines jungen Herrn, George Cowan? Ihre Blicke trafen sich und schauerliche Überraschung leuchtete darin. Er ist es! Schrie Mistress Logan hysterisch. Und wie kommt es, dass wir ihn hier wiedersehen, Arm in Arm mit seinem Mörder? Das kann einfach nicht angehen, Mistress Logan. Wir wollen uns erst beruhigen. Wir wollen uns als arme Frauen verkleiden, die ein paar Waren vom Lande verkaufen und werden zu dem Haus gehen. Mistress Calvert willigte ein. Der Weg, den sie einschlugen, führt an einem dunklen Saum von Unterholz, Bogelhuch genannt, entlang. Als sie die zwei gesuchten Herren auf sich zukommen sahen, kehrten sie um und versteckten sich in einem Dickicht. Die jungen Männer waren in eine lebhafte Unterhaltung vertieft. Ringham drückte Zweifel darüber aus, dass es, wenn er auch wüsste, dass er für alle Ewigkeit auserwählt sei, doch für ihn möglich wäre, Handlungen zu begehen, die ihn aus dem Heiligen Bund ausschließen würden. Die Argumente des anderen, dass das völlig unmöglich sei, obsiegten. Und zur äußersten Überraschung der Damen gab dieser ihnen das gleiche Zeichen des Wiedererkennens wie ehemals und führte seinen Kameraden an den Frauen vorüber und ließ ihn dabei die beiden Verbrechen, die er verübt hatte und jene, welche er noch im Sinn hatte, eingestehen. Mistress Logan war mehrfach einer Ohnmacht nahe. So sehr beeindruckte sie das Äußere des jungen Mannes, bis ihre Begleiterin ihr das Gesicht bedeckte, damit sie ohne Störung zuhören konnte. Sie sah, wie der schalkhafte Gefährte zu ihrem Versteck wies. Ringham brach ungestüm durch das Dickicht und erkannte Mistress Logan. Doch kaum hatte er sie gepackt, fuhr Mistress Calvert ihm an die Gurgel und die Frauen schnitten ihm durch weiteres Zudrehen der Halsbinde jeden Schrei ab. Da war kein Freund, kein Gil Martin, der ihm beistand. Er war der Gnade der zwei Frauen ausgeliefert. Aber sie mäßigten sich. Sie banden ihm Hände und Füße mit langen Strumpfbändern und ließen ihn liegen. Wir könnten eurem sündigen Leben leicht ein Ende bereiten, aber unsere Hände sollen frei von eurem Blut sein. Trotzdem seid ihr noch in unserer Gewalt und die Rache eures Landes soll über euch kommen. Ihr gemeiner und feiger Mörder, ja, und das schneller, als ihr denkt. Dann begaben sie sich nach Edinburgh. Teilweise hielt ich mich natürlich für vollkommen unschuldig, aber die Welt dachte anders darüber. Außerdem konnte ich nicht länger mit meinem Tyrannen leben, der mich wie mein eigener Schatten verfolgte. In diesem Augenblick kommt eine Abordnung von Offizieren mit einem Haftbefehl. Sie umzingeln das Haus und wollen es nach euch durchsuchen. Flieht, wohin ihr könnt. Von diesem Augenblick an befand ich mich auf einem Weg der bittersten Armut. Trotz all meiner Güter, die ich besaß, war ich nicht in der Lage, auch nur den geringsten Betrag abzuheben, ohne dadurch entdeckt zu werden. Elend, verloren und jeden Menschen fürchtend, eilte ich gen Edinburgh und nahm gleich im ersten Haus ein Zimmer, das ich mit einem jungen Mann teilte, der Schriftsetzer war. Da ich mich gern einer Arbeit zuwenden wollte, ging ich mit ihm am nächsten Tag in die Druckerei. Hier kam ich bald auch auf den Gedanken, dieses Buch zu schreiben. Ich dürstete innerlich danach, mich bei der großen Sache der Religion auszuzeichnen und die Menschheit zu überraschen, so wie ihre eingebildete Klugheit und ihre hochgeschätzten moralischen Grundsätze zu widerlegen. Ich ließ mein Werk in Druck gehen und schrieb von früh bis spät weiter daran. Anfang letzter Woche kam mein Zimmergefährte in großer Panik nach Hause und erzählte mir, dass befohlen wurde, mein Pamphlet zu verbrennen. Meine Hoffnungen und Pläne waren dahin. Mein kostbares Journal verloren, den Flammen übergeben. Mein Feind hatte mich aufgespürt. Es war nicht zu beschreiben, nicht zu fassen. Und die Seele eines Menschen kann es nicht ertragen. Ich nahm das einzige Exemplar, das von meinem unvollendeten Werk noch existierte, brach heimlich kurz vor der Dunkelheit auf und begab mich auf die Straße nach England. Ich war die ganze Nacht und noch den nächsten Vormittag unterwegs. Zur Mittagszeit trat ich in das Haus eines Freisassen ein und bat die Leute um ein Lager. Ich fiel in einen tiefen Schlaf und wachte erst am Abend wieder auf, und ich erinnere mich an nichts weiter, als dass ich halbnackt auf dem Küchentisch lag. Man hatte eine Pferdedecke über mich gebreitet, und den einzigen Hinweis, den ich von den Leuten des Hauses erhielt, war der, dass es gut wäre, wenn ich mich davon machte. Als ich den Weg dahin humpelte, weinte ich, weil ich daran dachte, was ich hätte sein können und was in Wirklichkeit aus mir geworden war. So kläglich stand es um mich, als ich nun doch genau dem Wesen im ganzen Universum in die Arme laufen musste, das ich auf jeden Fall gemieden hätte. Er war in allem verändert, außer dass die außergewöhnliche Ähnlichkeit mit meinem verstorbenen Bruder erhalten geblieben war. Wir müssen dieses Land auf der Stelle verlassen, denn hier gibt es weder Frieden noch Sicherheit. Gelobt ihr, dass ihr euch von jetzt an meinem Rat unterwerft und mir überall hin folgt. Ich bin stets von eurem Rat beeinflusst worden. Aber ich hoffe noch immer, nützlich sein zu können. Deshalb lasset mich die Bitte aussprechen, dass ihr ein armes, verachtetes und verstoßenes Wesen seinem Schicksal überlasst. Ich wollte, ich könnte das tun. Aber ich bin so eng an euch gekettet, als sei ich dieselbe Person. Unsere Substanzen sind eins, unser Körper und unser Geist sind so verbunden, dass ich von euch angezogen werde wie von einer magnetischen Kraft. Und wo immer ihr auch seid, muss mein Wesen auch sein. Seine Blicke veränderten sich sodann derart, dass es mir unmöglich war, ihnen standzuhalten. Denn plötzlich fiel mir auf, dass es trotz der angenommenen Erscheinung von Elend und Scheußlichkeit Spuren von Frohlocken in seinen grässlichen Gesichtszügen gab, die eine geheime innerliche Freude über meine völlige Verzweiflung verrieten. Da unsere Hoffnungen in dieser Welt vereitelt wurden und all unsere Pläne von Würde zerschlagen sind, lasst uns wie Helden sterben. Lasst uns diese sterbliche Hülle der Vergänglichkeit und Verderbtheit abstreifen und uns unter die reine himmlische Substanzmengen, von der wir unser Sein erhielten. Richtet euren Blick auf mich und seht, was von mir übrig geblieben ist. Möge niemand, der dazu bestimmt ist, die Schönheiten Neu-Jerusalems in der seligmachenden Seele zu schauen, je so etwas sehen, was ich jetzt sah. Meine unsterbliche Seele, mein Blut und mein Gebein verdorrten gleichermaßen bei diesem vernichtenden Anblick. Ohne es zu wagen, hinter mich zu blicken, schlich ich auf meinem Weg entlang und erreichte ein Dörfchen an der schottischen Grenze, nahm Nachtquartier bei einem armen Taglöhner. Um Mitternacht hörte ich ein paar eigenartige Geräusche, aber ich war bald davon überzeugt, dass es eine Kraft gab, die dieses Haus beschützte, die stärker war als jene, die um mich rang oder Macht über mich besaß. Über alle Maßen erfreut, ein solches Asyl gefunden zu haben, blieb ich in der ärmlichen Kate, bis mir der Tagelöhner Nachricht aus Riedesdale mitbrachte, dass ein fremder Herr Nachforschungen über meinen Verbleib anstellte. Nun freute ich mich, dass mein Peiniger einmal meine Spur verloren hatte. Ich machte mich eilig daran, mein Asyl zu verlassen, um mich noch besser vor ihm zu verbergen. Als ich die Berge oberhalb von Hoyk überquerte, wechselte ich mit einem armen, einfachen Schäfer die Kleidung. Am folgenden Abend stellte mich ein Bauer als Schäfer ein. Ich war schon einige Male mit zu den Schafen gegangen, als auch schon die anderen Schäfer meinem Herrn mitteilten, dass ich nichts vom Schafehüten verstünde. Aber da er sehr von meiner Bildung und der religiösen Unterhaltung beeindruckt war, verstieß er mich nicht, sondern ließ mich Kühe hüten. Aber das Haus dieses Gentleman wurde zu gewissen Zeiten von einem Geist heimgesucht. Die Bestürzung des Gesindes ist über alle Maßen groß, und man argwöhnt, dass ich es bin, der gejagt wird. So wurde ich für die Nacht vom Wohnhaus verbannt. Ich habe mich dagegen verwahrt, woraufhin mich der Bruder meines Herrn schlug und mit dem Fuß trat. Falls ich nachts von der Familienzufluchtsstätte vertrieben werde, weiß ich, dass ich noch vor dem Morgengrauen in Stücke gerissen werde. Ich sehe, wie mein Peiniger noch einmal in dieser Wildnis auf mich zukommt. Oh, lass mich doch die Erde verschlänge oder der Berg auf mich stürzt und mich unter sich begrübe. Meine Zeit ist abgelaufen. Mein ergebener, königlicher, jedoch blutrünstiger Freund ist wieder bei mir gewesen. Ich empfinde unbeschreibliche Erleichterung, denn er hat mich völlig davon überzeugt, dass nicht eine meiner Taten den ewigen Ratschluss beeinträchtigen kann. Er sagte dann ein Stoßgebet auf, das ich bei großer Gefahr sprechen sollte. Ich war gegen den Wortlaut, weil er doppelsinnig war. Er sagte, ich müsste die Worte ja nicht wiederholen, nur wenn ich sähe, wie seine Kraft und Stärke nachließe und mich vielleicht nicht weiter retten könnte. Die gefürchtete Nacht brach an. Ich wurde in einen Kuhstall gebracht, auf dem Oberboden befand sich meine bescheidene Bettstatt. Wenn die Schrecken der Hölle denen gleich sind, die ich erleben musste, dann wird die Ewigkeit dort von kurzer Dauer sein, denn kein Mensch könnte sie einen einzigen Monat oder auch nur eine Woche lang ertragen. Ich bin geschlagen worden, meine Lebensgeister zerrissen, ich wurde sogar an den Haaren über einen Abgrund aufgehängt und dann, erst dann, wiederholte ich das ungeheure Gebet. Auf der Stelle wurde ich freigelassen. Noch lebe ich, wenn auch eher einer Vision gleich als einem menschlichen Wesen. Aber dies ist der letzte Tag meiner menschlichen Existenz. Unfähig, länger zu widerstreben, habe ich meinem ergebenen Freund gelobt, an diesem Tag mit ihm zusammen zu sterben. Ich bin feierlich gebunden. Und wenn ich auch Reue zu empfinden wagte, bin ich mir doch bewusst, dass er sich nicht widersprechen lässt, denn er rast vor Verzweiflung über seinen Fall und seine Vernichtung. Lebe wohl, Welt, mit all deinen Nöten. meine Stunde ist gekommen. Allmächtiger Gott, was will ich da tun? Die Stunde der Reue ist vorbei. Mein Schicksal nunmehr unentrinnbar. Amen. Auf ewig. Ich will nun mein kleines Buch versiegeln und verstecken. Und verflucht soll der sein, der etwas zu ändern oder zu ergänzen versucht. Die privaten Memoiren und Bekenntnisse eines gerechtfertigten Sünders. Nach einem Roman von James Hogg. Aus dem Englischen von Hannelore Winter. Mit Graham F. Valentine. Hörspielbearbeitung Ulrich Gerhardt und Graham F. Valentine. Ton Ursula Potyra und Helmut Becker. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Hessischer Rundfunk 2003.